Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 1 Uhr, die Nachrichten. Bundesaußenminister Wadephul hat eine fundamentale Verbesserung der humanitären Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gefordert. Nach seinem Aufenthalt in Israel und den Palästinensergebieten sagte Wadephul in mehreren Fernsehinterviews, die Situation in Gaza sei unerträglich. Zur internationalen Stellung Israels erklärte der CDU-Politiker, das Land befinde sich bedauerlicherweise auf dem Weg in eine isolierte Position. Kanzler Merz betonte, die Bundesregierung werde nach einem Bericht Wadephuls über das weitere Vorgehen entscheiden, den dieser heute in Berlin abgeben werde. Bislang lehnt Deutschland beispielsweise Sanktionen gegen Israel ab. Mehrere Staaten, darunter Großbritannien und die Niederlande, hatten bereits Strafmaßnahmen gegen die rechtsextremen israelischen Minister Ben-Gvir und Smotrich verhängt. Bundesjustizministerin Hubich sieht den Einsatz der Datenanalyse-Software des US-Unternehmens Palantir in deutschen Sicherheitsbehörden skeptisch. Zwar sei es wichtig, dass die Ermittlungsbehörden über zeitgemäße Instrumente verfügen, um schwere Straftaten aufzuklären und Gefahren abwehren zu können, sagte die SPD-Politikerin der Süddeutschen Zeitung. Allerdings sei aus verfassungsrechtlicher Sicht beim Einsatz solcher Softwarelösungen besondere Sorgfalt geboten. Schließlich gehe es um sensible Daten der Bürgerinnen und Bürger. Zuletzt war bekannt geworden, dass das Bundesinnenministerium einen Einsatz von Palantirs umstrittener Analysesoftware Gotham prüft. Kritiker monieren, es handle sich dabei um intransparente Algorithmen eines privatwirtschaftlichen Unternehmens mit eigenen Interessen und einer Nähe zu amerikanischen Behörden. US-Präsident Trump hat die Verlegung von 2 Atom-U-Booten angekündigt. Ohne Details zu nennen, sprach er von geeigneten Positionen und bezog sich dabei auf zurückliegende Äußerungen des Vizevorsitzenden des russischen Sicherheitsrates Medvedev, die er als äußerst provokant bezeichnete. Medvedev hatte auf das deutlich verkürzte Ultimatum für eine Waffenruhe in der Ukraine reagiert und erklärt, wenn Trump mit der Reduzierung von Fristen drohe, um Russland zum Einlenken zu bewegen, müsse er bedenken, dass jedes Ultimatum ein Schritt auf dem Weg zum Krieg sei. Der russische Staatschef Putin erklärte bei einem Treffen mit seinem belarussischen Amtskollegen Lukaschenko, die Bedingungen seines Landes für eine Friedenslösung blieben unverändert. Moskau verlangt bisher unter anderem eine Entmilitarisierung der Ukraine. In der Schweiz hat der von US-Präsident Trump angekündigte Zollsatz in Höhe von 39% für Unverständnis gesorgt. Bundespräsidentin Keller-Sutter sagte der Nachrichtenagentur Reuters, es sei bedauerlich, dass der Zoll so viel höher sei als das, worüber verhandelt worden sei. Ihr zufolge sollen die Verhandlungen mit den USA fortgesetzt werden. Der Direktor des Technologieindustrieverbandes Swissmem Bruppbacher sagte, die Zölle basierten auf keinerlei rationaler Basis und seien willkürlich. Der Entscheid gefährde mehrere 10.000 Arbeitsplätze in der Industrie. Das Weiße Haus begründete die Höhe des Zollsatzes damit, dass die Schweiz sich geweigert habe, bedeutende Zugeständnisse zu machen. Zuvor waren 31% im Gespräch. Für die meisten Importe aus der Europäischen Union gilt dagegen künftig ein Satz von 15%. 4 Astronauten sind an Bord einer Dragon-Kapsel des Unternehmens SpaceX auf dem Weg zur Internationalen Raumstation. Der Start vom Kennedy-Raumfahrtzentrum im US-Bundesstaat Florida hatte sich wetterbedingt um einen Tag verzögert. Die Besatzung besteht aus 2 US-Amerikanern, einem Japaner sowie einem Russen. Sie soll 6 Monate lang auf der ISS bleiben und dort Experimente durchführen. Unter anderem wollen sie Mondlandeszenarien simulieren. Die NASA plant im Jahr 2027 die erste bemannte Mondlandung seit mehr als 50 Jahren. Das Wetter. Nachts im Süden, Südwesten und Nordwesten Schauer und Gewitter. Sonst nachlassende Niederschläge, gebietsweise auflockernd und länger trocken. Temperaturrückgang auf 16 bis 8 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, teils kräftige Schauer und Gewitter, vor allem vom Norden und Westen bis zur Mitte sowie im Süden und Südosten.

Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. Nach den jüngsten Auseinandersetzungen in der schwarz-roten Koalition hat die SPD-Co-Vorsitzende Baas ein besseres Konfliktmanagement gefordert. Spätestens im September brauche man Mechanismen zur internen Lösung von Meinungsverschiedenheiten, damit sich derartige Vorgänge nicht wiederholten, sagte Baas dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dazu gehörten etwa auch Frühwarnsysteme in den Fraktionen. Zur generellen Stimmung in der schwarz-roten Koalition sagte Baas, es sei schon viel geschafft worden. Woran man aber noch ein bisschen arbeiten müsse, sei die Vertrauensbasis. So müsse man dem jeweils anderen Koalitionspartner auch etwas gönnen können. Die SPD-Chefin fügte hinzu, bei aufkommenden Zweifeln und Kritik von Abgeordneten müsse früher klar sein, wie eine Fraktion zu Vorhaben der Regierung oder Koalition stehe und ob es dafür die nötigen Mehrheiten gebe. Bundesaußenminister Wadephul hat eine fundamentale Verbesserung der humanitären Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen gefordert. Nach seinem Aufenthalt in Israel und den Palästinensergebieten sagte Wadephul in mehreren Fernsehinterviews, die Situation in Gaza sei unerträglich. Zur internationalen Stellung Israels erklärte der CDU-Politiker, das Land befinde sich bedauerlicherweise auf dem Weg in eine isolierte Position. Kanzler Merz betonte, die Bundesregierung werde nach einem Bericht Wadephuls über das weitere Vorgehen entscheiden, den dieser heute in Berlin abgeben werde. Bislang lehnt Deutschland beispielsweise Sanktionen gegen Israel ab. Mehrere Staaten, darunter Großbritannien und die Niederlande, hatten bereits Strafmaßnahmen gegen die rechtsextremen israelischen Minister Ben-Gvir und Smotrich verhängt. Die italienische Regierung will erkrankte Kinder aus dem Gazastreifen retten. Sie würden aus der Region ausgeflogen, kündigte Außenminister Tajani an. Es handle sich mit Begleitpersonen um insgesamt rund 50 Menschen. Derzeit werde an entsprechenden Plänen gearbeitet. Tajani teilte außerdem mit, dass Italien in rund einer Woche damit beginnen werde, Hilfsgüter über dem palästinensischen Gazastreifen an Fallschirmen abzuwerfen. Es sei vorgesehen, zudem 5 Millionen Euro für den Kauf von Lebensmitteln bereitzustellen. Die Bundeswehr hat bereits mit ihren Hilfslieferungen für den Gazastreifen aus der Luft begonnen. Auch Spanien, Frankreich, Jordanien, Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate beteiligten sich an einer koordinierten Aktion. Der Elektroautohersteller Tesla ist im US-Bundesstaat Florida nach einem tödlichen Unfall mit einem Autopiloten zur Zahlung von $243 Millionen verurteilt worden. Ein Geschworenengericht sprach der Familie der verstorbenen Person und einem Verletzten Schadenersatz zu, für den Tesla 43 Millionen zahlen muss. Hinzu kommt eine Strafzahlung in Höhe von $200 Millionen. Der Unfall hatte sich 2019 ereignet, als ein Mann mit aktiviertem Autopiloten mit etwa 100 Kilometern pro Stunde über eine Kreuzung gefahren und gegen ein geparktes Auto geprallt war. Dessen Insassen waren zuvor ausgestiegen und wurden erfasst. Eine Person wurde getötet, die andere schwer verletzt. Tesla-Chef Musk erklärte, man werde das Urteil anfechten. Zwar wurde auch dem Fahrer eine Mitschuld zugewiesen, er war in diesem Verfahren aber nicht angeklagt. Die Zugstrecke zwischen Hamburg und Berlin ist seit dem Abend für Sanierungsarbeiten 9 Monate lang voll gesperrt. Ein Bahnsprecher sagte, der letzte Zug sei in Berlin-Spandau angekommen. Jetzt könnten die Bauarbeiten planmäßig beginnen. Die Strecke zwischen Hamburg und Berlin soll bis zum 30. April 2026 saniert werden. Gleise, Weichen, Oberleitungen, Signaltechnik und Bahnhöfe werden modernisiert. Die ICE- und IC-Züge werden umgeleitet. Viele Verbindungen des Regionalverkehrs fallen vollständig aus. Es ist nach der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim das 2. große Erneuerungsvorhaben der Deutschen Bahn. Das Wetter. Nachts im Süden, Südwesten und Nordwesten Schauer und Gewitter. Sonst nachlassende Niederschläge, gebietsweise auflockernd und länger trocken. Temperaturrückgang auf 16 bis 8 Grad. Am Tage wechselnd bis stark bewölkt, teils kräftige Schauer und Gewitter, vor allem vom Norden und Westen bis zur Mitte sowie im Süden und Südosten.

Eine lange Nacht über Superhelden. Eine Sendung von Christian Blaes.